Geburt und Stillen. Alle Probleme, welche die Geburt selbst verzögern oder erschweren, zeigen letztlich einen Versuch, das Kind zu behalten und die Weigerung, es herzugeben. Dieses Urproblem zwischen Mutter und Kind wiederholt sich noch einmal später, wenn das Kind das elterliche Haus verlassen will. Es ist zweimal die gleiche Situation auf verschiedenen Ebenen. Bei der Geburt verlässt das Kind die Geborgenheit des Mutterleibs. Später verlässt es die Geborgenheit des Elternhauses. Beides führt häufig zu einer schweren Geburt, bis schließlich die Abnabelung gelingt. Das angesprochene Thema heißt auch hier wieder Loslassen. Je tiefer man in die Krankheitsbilder und damit in die Probleme des Menschen eindringt, umso deutlicher wird, dass menschliches Leben zwischen den beiden Polen Hereinlassen und Loslassen schwingt. Ersteres nennen wir häufig auch Liebe, letzteres in seiner Endform Tod. Leben heißt, Hereinlassen und Loslassen rhythmisch zu üben. Häufig kann man nur das eine, nicht aber das andere. Manchmal kann man beides nicht. Bei der Sexualität war die Frau aufgefordert, sich zu öffnen und weit zu werden, um das Du hereinzulassen. Bei der Geburt nun ist sie wiederum aufgefordert, sich zu öffnen und weit zu werden, diesmal um von einem Teil ihres Seins loszulassen, damit es zum Du werden kann. Gelingt dies nicht, kommt es zu Komplikationen bei der Geburt oder zum Kaiserschnitt. Übertragene Kinder werden häufig mit Kaiserschnitt ans Licht der Welt geholt, wobei das Übertragen diesmal das Sich-nicht-trennen-wollen zum Ausdruck bringt. Auch die anderen Gründe, die häufig zum Kaiserschnitt führen, sind Ausdruck des gleichen Problems. Man hat Angst, zu eng zu sein, hat Angst vor einem Dammriss oder davor, für den Mann unattraktiv zu werden. Das entgegengesetzte Problem finden wir bei der Frühgeburt, die häufig durch einen vorzeitigen Blasensprung eingeleitet wird. Der vorzeitige Blasensprung wird meist durch verfrühte Wehen und durch Pressen verursacht. Es ist der Versuch, das Kind rauszuschmeißen. Wenn eine Mutter ihr Kind stillt, so geschieht dabei wesentlich mehr als bloße Ernährung. So enthält die Muttermilch Antikörper, welche das Kind das erste Halbjahr schützen. Bekommt das Kind keine Muttermilch, bekommt es auch diesen Schutz nicht, und das in einem umfassenderen Sinn, als es die Antikörper allein tun. Wird das Kind nicht gestillt, fehlt ihm der Hautkontakt zur Mutter. Es fehlt wiederum der Schutz, der durch das An-sich-Drücken vermittelt würde. Wird ein Kind nicht gestillt, so zeigt dies die fehlende Bereitschaft der Mutter, das Kind zu nähren, zu schützen, für das Kind durch persönlichen Einsatz aufzukommen. Dieses Problem ist bei den Müttern, bei denen keine Milch vorhanden ist, wesentlich tiefer verdrängt als bei denen, die offen dazu stehen, nicht stillen zu wollen.